Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott segne dieses Wort, unser Ratgeber. Diesen Bibelabschnitt hier, Bibelvers aus dem Johannesevangelium, lernen wir mehr über unseren Ratgeber. Das ist der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und Jesus hier versucht uns zu helfen, zu verstehen, dass er... Er sagt all dieses, bevor er am Kreuz für uns stirbt, ja, und für unsere Sünden, und dann am dritten Tag wieder auferstanden ist und dann den Heiligen Geist geschickt hat, ne, nach seiner Himmelfahrt. Es ist quasi die Vorankündigung. Und wir verstehen dann eben hier, dass er unser Ratgeber ist. Ja? Er ist Christus Stellvertreter, er ist identisch mit Christus, ja? Das ist die Dreifaltigkeit, im Englischen nennt sich das Trinity, und Gott der Vater, Gott der Sohn, unser Jesus Christus und der Heilige Geist als dritte Person der Dreifaltigkeit. Und er ist der, der uns hilft, uns alles lehrt und uns erinnert, was Christus gesagt hat, an Christus Wort. Und das ist wichtig, denn wir sind vergesslich und wir vergessen Dinge. Und wir tun gut daran, uns hier an Jesus Christus zu halten und zu verstehen, dass eben der Heilige Geist uns ins Herz spricht, tagtäglich, zu jeder Zeit, ständig, also ohne Unterbrechung. Und wir tun gut daran, ihm zuzuhören. Ja? Die Schwierigkeit ist, dass wir oft dem Heiligen Geist nicht zuhören. Denn wir sind oftmals, oder es kann so sein, dass wir oft mit Dingen beschäftigt sind, die wenig oder beziehungsweise gar nicht gottdienlich sind. Ja, Unterhaltung, Musik, manchmal haben wir oder Videospiele oder Bücher, Comics, was auch immer das sein mag. Das heißt nun nicht, dass man, wie gesagt, kein Hobby haben kann. Das ist okay, aber gibt so viel Ablenkung von der Welt. Und das ist letztendlich ein Hindernis, oder es kann ein Hindernis sein, um von Gott zu hören, um vom Heiligen Geist, unserem Ratgeber, zu hören. Und wie es hier heißt, eben, dass der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Christus gesagt hat. Und das ist wichtig, denn der Heilige Geist wird uns zum Beispiel, wenn wir Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen müssen, auch hilft uns, stärkt uns und führt uns immer auf dem richtigen Weg. Der Heilige Geist wird uns nie in irgendeiner Weise dazu führen, irgendetwas zu tun, was nun Christus uns nicht gesagt hat, ja, zum Beispiel. Ja? Oder den 10 Geboten widersprechen, zum Beispiel. Alles, was in der Bibel offenbart ist, das ist da. Und auch in schwierigsten Situationen, das christliche Leben und das christliche Dasein ist oft mit Schwierigkeiten verbunden, ja, und der Heilige Geist ist dazu da, uns zu stärken, zum Beispiel auch. Und wenn wir nicht wissen, wofür wir beten sollen, zum Beispiel, dann können wir sagen, ja, lieber Heiliger Geist, bitte bete für mich, ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Und dann tut er das auch. Die Bibel sagt uns das auch, dass er das tut, ja, also es sind verschiedene Funktionen und Sachen, Dinge, die der Heilige Geist tut und uns hilft, ja, und hat letztendlich eine schützende Funktion und führt uns immer auf den rechten Weg, nie auf Abwege, ja, und geht mal rein in die Apostelgeschichte, Kapitel 1 und 2 und schaut mal, was passiert, wo der Heilige Geist dann tatsächlich kommt in die Herzen der Menschen und die verschiedenen Reaktionen, was da passiert, wie Jesus Christus es angekündigt hat. Ja? Alles, was Jesus Christus ankündigt und verspricht, kommt auch zur Geltung und kommt auch so und passiert auch so. Das sehen wir dann in der Apostelgeschichte, wie gesagt, Kapitel 1 und 2. Lest mal durch. Und wenn ihr mehr lernen wollt über den Heiligen Geist, bleibt einfach im Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16 und schaut mal, was denn sein Charakter ist, was seine Funktion ist, warum er da ist. Jesus erklärt das alles, erklärt uns das alles und hilft uns zu verstehen, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt, in und durch unsere Herzen wirken kann, wenn wir ihn denn so sein lassen, ja? Und auch ihm zuhören, also auch still sind und uns abwenden vom Lärm der Welt, von Geräuschen und Dingen, die, wie gesagt, die uns ablenken. Ja? Also Johannes Kapitel 14, 15, 16, lest mal durch, alles über unseren Ratgeber, den Heiligen Geist. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, in unsere Herzen, die wir dir folgen, als reuige Sünder. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns tagtäglich hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Herrn Jesus Christus, zu wachsen und uns auch immer auf dem rechten Weg leitet, ganz gleich, wie die Umstände sind. Dass uns der Heilige Geist auch stärkt in schwierigen Situationen. Und dafür sind wir dankbar, Herr Jesus. Und uns auch hilft, die Bibel zu verstehen, Herr Jesus. Dafür ist der Heilige Geist auch da. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.